Letzte Nacht hab ich geträumt, wir müssten fliehen aus dieser viel zu großen Welt. Und ich kann mich nicht erinnern, ob wir entkamen. Im Schnee sind deine Zeichen tief verborgen, aus weidenroten Flechten wie im Morgen einer viel zu großen Welt. Denn alles, was der Schnee umschlossen hält, bleibt darin verborgen. Lauf nicht davon, ich kann den Morgen sehen. Wir liefen weit, nun lassen wir den Winter ziehen. Lauf nicht davon, ich kann den Morgen sehen. Wir liefen weit, nun lassen wir den Winter ziehen. Deine Treue wird noch viele Wunden heilen. Und deine Stimme finde ich in allen Zweigen, in jedem Moos, in jedem Fels einer viel zu großen Welt. Deine Stimme finde ich in allen Zweigen. Ich kann den Morgen sehen. Wir liefen weit, nun lassen wir den Winter ziehen. Lauf nicht davon, ich kann. Winter zieh, lauf nicht davon, ich kann den Morgen sehen. Wir liefen weit, nun lassen wir den Winter ziehen.